Wir haben heute den 18. Februar 2024 und ich heiße alle jene willkommen, die sich jetzt eingeschaltet haben, um zuzuhören. Heute ist ein Sonntag und, naja gut, das ist nicht der gegebene Anlass, aber wir wollen uns heute mal mit dem sogenannten 8. im Monat beschäftigen. Was hat das damit auf sich? Also, wir haben ja schon gesehen, da sind also sehr viele 8. im Monat auf eine ganz prominente Stelle gerutscht. Namentlich ging das los im Jahr 2022, also zumindest da ist es mir dann angefangen aufzufallen, nämlich mit der tatsächlichen oder der scheinbaren Ermordung von Shinzo Abe am 8. Juli. Dann kam am 8. August die Razzia in Mar-a-Lago durch das FBI. Am 8. September Königin Elisabeth stirbt, am 8. Oktober Anschlag auf die Krimbrücke, 8. November Zwischenwahlen in den USA. Und auch der Tod von Evelyn de Rothschild oder Rothschild. Das ging dann weiter mit Weihnachtspause. Im Dezember war meines Wissens nichts, aber im 2023 dann ab 8. Januar wieder Millionen Brasilianer strömen nach Brasilia und stürmen den Kongress dort. Im Februar am 8. Seymour Hersh berichtet über die Sprengung der Nord Stream 2 durch die Behörden der USA. Und dann ist Sommerpause oder Frühjahr Sommerpause und am 8. Oktober dann bekannt werden des Hamas-Angriffs auf Israel, der einen Tag früher schon war, aber wir haben es ja erst am 8. Oktober mitgekriegt. Am 8. November dann ein High-End-Prostitutionsring in Washington D.C. fliegt auf und wird zerschlagen. Am 8. Dezember 2023 Hunter Biden wird wegen neuen Steuervergehen angeklagt. Und in diesem Jahr haben wir auch jetzt erst 2/8 erlebt, nämlich den 8. Januar. Da beginnt der Bauernprotest in Deutschland und breitet sich europaweit aus. Und am 8. Februar dann das Interview Tucker Carlsons mit Wladimirovich Putin. So, warum ist das immer am 8.? Also es passieren natürlich auch noch Dinge an anderen Tagen, aber eigentlich kann man sagen, diese Liste, wenn sie auch keine Ansprüche auf Vollständigkeit erhebt, da sind sicherlich ein paar Achte noch von mir verschlafen, verschwitzt oder vergessen worden. Aber immer dieser Achte und was hat es damit auf sich? Das ist auffällig und bedarf einer Erklärung. Nun, wer mich kennt, weiß, immer bis zum Anfang zurückgehen und dann landen wir wieder in der Schöpfung. 7 Tage hat die gedauert. Und an den ersten 6 Tagen wurde die Arbeit gemacht. Das heißt, Gott schuf dies, schuf das und so weiter. Und am 7. Tag wurde die Wertstellung dieser Schöpfung vorgenommen. Gott ruhte, aber nicht einfach nur Stroh immer ins Gras legen und dösen, sondern er betrachtete alles kritisch und befand, es war sehr gut. Ja, nach deutscher Industrienorm würde das sagen, hier ist alles in Ordnung. Das hat den Abschlusstest des Herstellungsprozesses bestanden. So, aber was passierte dann? Wir wissen, dass dann, nicht wie lange danach, aber auf jeden Fall in kurzer Folge danach, dann der sogenannte Sündenfall kam. Und nun Gott versprach, da eine Lösung zu schaffen. Aber wer Gott ein bisschen kennt, weiß, der schafft nicht einfach eine Lösung, sondern er möchte erst auch bewirken, dass diejenigen, die da erlöst werden von irgendetwas, erstmal begreifen, wovon und warum diese Erlösung überhaupt nötig ist. Sonst haben die gar kein Verständnis dafür, wo eigentlich das Problem gelegen ist. Und deswegen hat Gott einen Plan gemacht und dieser Plan sieht im Großen und Ganzen vor, die Wiederherstellung der Schöpfung, also die Rückführung nach Eden, in wiederum einer Siebenerschaft zu tätigen, wobei jetzt aber er das ja in einem, wie wir sagen, Ausbildungsprozess oder Erziehungsprozess mit der Menschheit als Ganzes herstellen muss, wenn die verstehen sollen, was da eigentlich Sache ist und das Problem erkennen können sollen, dann braucht das einfach mehr Zeit als nur die Herstellung des Universums. Und deswegen ist das gestreckt auf eine Woche von 7 Millennien. Da kommt auch dieser berühmte Spruch aus der Bibel her, ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist genau der Punkt. Die Wiederherstellung der Zustände, die in Eden durch den Sündenfall verloren gegangen sind, braucht lange, weil ja der Mensch nur einen endlichen Intellekt, ein endliches Auffassungsvermögen hat und deswegen einfach Zeit dafür braucht, bis er zu einem Aha-Erlebnis kommt und versteht, worum es hier überhaupt geht und wovon er eine Erlösung braucht. Ja, das macht ja keinen Sinn, irgendwem zu helfen, wenn der gar nicht versteht, dass er Hilfe braucht. Der wird sie ablehnen. Oder jemandem zu helfen, der diese Hilfe unter Umständen gar nicht will, weil er gar nicht verstanden hat, in welcher prekären Situation er ist. Also muss man ihn das erstmal erleben lassen, und das erleben wir ja heute ganz besonders. Das heißt ja oft, die Menschheit muss erst am Abgrund stehen, bevor sie wirklich das Problem bekappt. So, und in dieser, man kann sagen, Millenniumstage-Woche, das sind wieder 7 Millenniumstage, je 1000 Jahre ungefähr. Und in den Millenniumstagen 1-6, da zeigt Gott der Menschheit die Folgen von der Sünde, von diesem selbstherrlichen Aneignen der Erkenntnis über Gut und Böse, nämlich Gewalt, Krieg, Untergang. Das sind die 3 Dinge, die der Mensch sehen muss und begreifen muss und den Zusammenhang verstehen muss, bevor der überhaupt eine Erlösung oder eine Rettung will. So, und am 7. Millenniumstag, das ist ein Friedensreich unter göttlicher Führung, da wird dem Menschen gezeigt, wie sieht denn das Ganze jetzt unter Gottes Führung aus? Naja, und dann wird die Menschheit vor die Wahl gestellt, wollt ihr Krieg oder wollt ihr Frieden? Ja, nach dieser 7000 Jahre Woche. Und, wir wissen es, sie wählen den Krieg. Nur wenige wählen den Frieden. Und jetzt kommt der eigentliche Clou. Dann kommt der 8. Tag. Der wird in der ganzen Bibel nie als der 8. Tag genannt. Aber das ist eigentlich der 8. Tag, weil nach einer Woche kommt die nächste Woche. Entweder oder was ganz Neues. Ja, und nach dieser Millenniumswoche, da kommt nichts mehr vom Alten. Sondern da sagt Gott einfach, ich habe euch vorgelegt, Segen und Fluch. Und ihr habt den Fluch gewählt. Und die wenigen, die den Segen gewählt haben, mit denen fange ich jetzt ganz neu an. Das ist das 8. Das ist der Neubeginn. Deswegen steht die 8 in der Bibel so ein bisschen versteckt, einfach für den Neubeginn. Naja, und der Q-Plan nutzt diese Vorlage Gottes und sagt, am 8. Tag des Monats ist dann hin und wieder etwas sehr Interessantes oder Ereignisreiches zu vermerken. Einfach um die Leute darauf zu stoßen, denkt mal an die 8, an das, was danach kommt. Die neue Woche. Was ist der neue Wochentag? Die Woche beginnt ja, zumindest nach biblischer Vorstellung, mit dem Sonntag. Sonst wäre der Mittwoch gar nicht in der Mitte. Also das ist nur in der Geschäftswoche beginnt das mit Montag und hört ja schon am Freitag auf. Und das Wochenende ist mehr oder weniger so auf die private Seite geschoben. Dann ist der Montag der Anfangstag und dann ist der Freitag der letzte. Auch da ist jetzt der Mittwoch in der Mitte. Aber das ist dann nur diese 5-Tage-Geschichte. Aber in 7 Tagen muss es mit dem Sonntag anfangen, damit der Mittwoch mittig ist. Und dann ist natürlich der Schabbat, also der Samstag, der letzte Tag. Und dann kommt wieder der nächste Sonntag. Und wenn man so ein bisschen in der Bibel nachgelesen hat, der stellt fest, das, was wir Europäer und überhaupt in den westlichen Kulturen an Vorstellungen haben, in welchen Einheiten gezählt wird, dann sind da also bei den Uhren die 12er Einheiten, also 12 Stunden Tag und 12 Stunden Nacht so ungefähr und 12 Monate und da sind die 12 spielt eine Rolle. Aber es ist auch sehr häufig die 10, die da eine Rolle spielt, weil 10 Finger da sind zum Zählen wahrscheinlich und das ist dann auch eine Zahl, die dann auch in 10er Einheiten, nämlich Dekaden gemessen wird. Jetzt haben die Juden allerdings von der Schöpfungsgeschichte abgeleitet, das in 7er Einheiten zu betrachten. Und sie nennen so eine 7er Einheit Shavua. Das ist also eine Woche von Tagen, aber die gibt es auch als Woche von Jahren und sie gibt es sogar als 7er Einheit von 7er Einheiten. Das ist dann die Shavua von Shavuot. Shavuot ist der Plural von Shavua. Und dann ist man bei 49 Jahren und in dem Jahr danach ist dann das sogenannte Jubeljahr, wo die Schuldenerlässe stattfinden. Also das ist bei den Juden immer eine ganz wichtige Sache und Gott hat in deren Kalender auch eingebaut, dass der Schabbat, wo die Erstfrüchte dargebracht werden, bis das, was wir Pfingsten nennen, Pentekoste, wurde das auf Griechisch genannt, 50 Tage später, Pentekoste, Da ist also erstmal eine Shavua von Shavuot, allerdings Tagwochen, das heißt 49 Tage. Und dann der Tag danach, das ist der Sonntag danach, da ist dann plötzlich das Neue Testament angefangen worden, also die Gemeinde. Auch etwas vollkommen Neues, das hat es vorher in der ganzen Bibel noch nie gegeben. Jetzt plötzlich beginnt da etwas Neues. Ja? Und weil das halt eine Shavua von Shavuot war, ist das gleich zweimal eine Acht. Nämlich einmal ein Sonntag, ja, der achte Tag, von, wenn man von der letzten Woche davor ausgezählt hat. Aber es ist auch die achte Shavua nach diesen sieben Shavuot. Und da ist also diese Zahl 8 in der Bibel begründet. Wer dann mal in der Offenbarung 17 nachliest, der stellt fest, dass das Satan versucht nachzuäffen. Und auch dort ist davon die Rede, dass er dann als der Achte da aufzutreten versucht, aber das geht in die Hose. So, aber warum benutzt das Q-Team diese 8, um uns darauf aufmerksam zu machen? Nun, die sagen sich, dass das, was ihr Plan zum Ziel hat, etwas völlig Neues sein wird. Ein ganz neues System, ein System, wie es vorher nicht da war. Ob das berechtigt ist oder nicht, auf jeden Fall wissen sie, dass sie was völlig Neues wollen und dass sie das mit biblischen Hintergründen auch durchführen. Sonst würden die ja nicht auf die Idee kommen, diesen achten Tag da immer zu beharken und da ihren Marker draufzusetzen. Und für uns ist das natürlich auch immer so ein bisschen die Gewähr dafür, dass das Ganze noch im Zeitplan läuft, weil immer wenn der Achte kommt und es passiert etwas Ereignisreiches oder Außergewöhnliches, dann kann man sagen, okay, jetzt gucken wir mal nach einem Q-Post an der Stelle, ob da vielleicht schon vorher eine Aussage getroffen wurde und gucke an, ja, in der Regel ist das dann auch so. Und damit haben wir, die wir eigentlich nicht in diesem Kriegsgeschehen aktiv beteiligt sind, sondern eben bibbern und warten, wie das ausgeht, dann so ein Stück Gewissheit, die sind auch im Zeitplan, alles läuft nach Plan. Und das soll uns beruhigen auch. Allerdings soll es uns auch zeigen, dass die Zusammenarbeit, die da geleistet wird, mit Gott im Einklang steht. Sag nochmal, diese ganzen Q-Posts, da wird immer wieder gesagt, das wird biblisch. Da ist nicht koranisch oder vedisch oder irgendwas anderes die Rede, sondern es wird biblisch. Das heißt, hier wird mit Gott gearbeitet. Und auch das ist wichtig zu wissen, zumindest für diejenigen, die der Meinung sind und glauben, dass Gott der wirkliche Gott ist und der allwissende Gott ist. Es ist immer schön zu wissen, wenn ich mit dem Allwissenden und Allmächtigen irgendwie im Bund stehe, dann kann nicht so arg viel schief gehen. Bei anderen weiß man das halt nicht so. Die sind weder allwissend noch allmächtig und da kann irgendwas daneben gehen. So, jetzt haben wir genug von diesen biblischen Dingen. Gehen wir noch ein bisschen in die, in das, was so gerade da so am Ablaufen ist. Naja, da ist zunächst mal dieser Tod von diesem Herrn Nawalny. Und da muss man jetzt im Jahr 2021 aufsetzen, weil damals hat Putin von Joe Biden klargemacht bekommen. Und Joe Biden hat ihm das folgendermaßen gesagt. Ich habe ihm, in Klammer Putin, klargemacht, dass die Konsequenzen für Russland vernichtend sein werden, wenn Nawalny im Gefängnis stirbt. Was aber merkwürdig ist, seit damals wird Julia Nawalnaja, das ist die Frau von diesem Herrn Nawalny, vom US-Außenministerium als Witwe geführt und bezeichnet. Das stimmt doch irgendwas nicht. Weil wir haben ja jetzt erst 2024 und warum reden die 2,5-3 Jahre lang darüber, als ob der schon tot wäre? Das ist der Rainer, nicht? Der Rainer Zufall. Und jetzt schlug dieser Rainer am 17. Februar bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz gleich dreimal zu. Und ihr wisst ja, 17 ist ja auch so eine Zahl von Q. Natürlich sicherlich völlig unabhängig voneinander. Naja, da kommt der andere Rainer mit ins Spiel, der Namensvetter, das ist der Rainer Wahnsinn. Aber ich zähle mal erst die dreimal, wo der Rainer Zufall zugeschlagen hat, auf. Erstens, die Münchner Sicherheitskonferenz begann mit Nawalnys Todesnachricht. Beziehungsweise Nawalny soll angeblich genau an dem Tag des Konferenzbeginns verblichen sein. es glaubt, wird selig. Zweites Mal kam der Rainer mit der Julia Nawalnaja, die, wie gesagt, vom Außenministerium schon seit 2021 als Witwe geführt wird, und erschien am Todestag ihres Mannes und am ersten Tag dieser Sicherheitskonferenz in München mit einer bereits fertigen Rede zum Tode ihres Mannes in der Tasche. Und wie könnte es anders sein? Putin und seinen Leuten werden die persönlichen Verantwortungen für diesen Tod angeheftet oder untergeschoben. Zumindest sagte sie das vom Bühnenpodium runter. Dritter Zufall. Nach ihrer langen Rede ging Nawalnaja auf Nancy Pelosi zu, umarmte sie und bedankte sich lächelnd bei ihr. Dann ist die Frage, wofür die sich da bedankt hat. Nun, die Ehe war schon lange nicht gut. Die ging ja dauernd fremd, diese Nawalnaja. Und ja, die meisten Morde passieren doch immer in den Familien. Wir müssen mal gucken, wann war denn die das letzte Mal da im Gulag zu Besuch bei ihrem Mann. Und vielleicht ist da ja schon irgendwas passiert. Und jetzt ist ja sogar auch noch der Leichnam weg. Also das ist nun wirklich witzig. Nur eine kurze Zeit vor diesem Geschehen in der Münchner Sicherheitskonferenz war eine Menge Aufregung hier bei uns im Land wegen einem Gesetz, das der Senat der USA beschlossen hat, nämlich irgendwo in den 90 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen für die Kriege im Nahen Osten, auch den noch wahrscheinlich ausstehen werdenden Krieg im Pazifik und den in der Ukraine. Und das war eine Bombe. Und zwar deswegen, weil viele gedacht haben, jetzt hat der Senat da irgendwas gemacht und jetzt zahlen sie das Geld. Nein, der Senat hat nicht das Recht, irgendwas zu beschließen, was Geld kostet. Die Geldbörse, die hat der Kongress in der Hand. Der Kongress ist unser Bundestag und der Senat ist quasi unser Bundesrat. Und der Bundesrat kann bei uns auch nicht irgendwelche Ausgaben beschließen und das ist dann fertig. Und niemand kann dem noch widersprechen. Das muss erst im Bundestag beschlossen werden. Und das ist dort genauso. Aber besonders witzig war, dass aus diesem quasi Äquivalent zum Bundesrat, aus diesem Senat, dieser Gesetzesvorschlag kam und in dem Gesetzesentwurf war eine Zeitbombe drin, um ein Amtsenthebungsverfahren für die nächste Trump-Präsidentschaft schon vorbereitet zu haben, wenn nämlich er versucht, die Finanzierung des Krieges in der Ukraine zu stoppen. Da war dann sofort da drin schon festgelegt, dass er dann strafbar wird und amtsenthoben werden muss, wenn er das auch nur versucht. Das heißt, man hat da eine Zeitbombe eingebaut für die nächste Administration. Naja, wir wissen, wie das ausging. Das ging aus wie das Hornberger Schießen. Die Marjorie Taylor Greene hat dann gesagt, DOA, also Death on Arrival, Tod bei Ankunft. Im Repräsentantenhaus kam das Gesetz an und wurde niedergestimmt. Bis das da ankam, war nämlich jedem Republikaner klar, wenn er für dieses Gesetz stimmt, ist seine Karriere beendet. Naja, was ist noch passiert? Trump und seine Söhne wurden verknackt zu einer Hunderte von Millionen Strafe. Also in Summe ist es fast eine halbe Milliarde, die sie zahlen sollen. Dabei die Söhne nur jeweils 4 Millionen, aber der Papa muss also eine ganze Ecke abdrücken. Und das ist von diesem LBTG-Richter Engoron da verfügt worden, der also meines Erachtens ein völlig dusseliges Verfahren hier durchzieht, das von Soros befohlen und bezahlt wird und gar keinen richtig juristischen Hintergrund hat. Aber ich will gar nicht auf die einzelnen Dinge da eingehen, sondern euch nur erzählen, wie witzig diese Sache ausging. Nämlich in derselben Zeit hat die Wertepapier- und Börsenaufsichtsbehörde der USA, die SEC, das steht für US Securities and Exchange Commission, einer Fusion von DWAC, das steht für Digital World Acquisition Corporation, und Truth Social zugestimmt. Naja, das sagt jetzt nicht viel, aber wenn ich euch sage, damit hat Trump einen Gewinn von 4 Milliarden zu erwarten, dann mag das ein Beruhigungsmoment sein, denn die haben ihm eine halbe Milliarde Strafe aufgeknackt und zum gleichen Zeitpunkt hat er im Grunde genommen 4 Milliarden verdient. Das kann der also mit Leichtigkeit abdrücken, aber der wird es nicht bezahlen. Die Linken, die das versucht haben, mit dem Bankrott von Trump ihn quasi von der Wahl abzuschrecken, die drehen jetzt völlig frei und sind völlig zerstört. Und vor allem, die wissen, den kriegen sie so schnell nicht. Und wenn der tatsächlich ins Amt kommt, dann werden sie bluten. Weil Trump ist bekannt dafür, dass er jeden, der ihn zu Unrecht irgendwie verfolgt oder drangsaliert hat, dass er den strafverfolgt, bis der bankrott ist. Und das heißt, dass diejenigen, die das mitgemacht haben oder namentlich sogar federführend gestaltet haben, dass die sich jetzt schon so langsam ihre Beerdigung besorgen können. Zumindest mal wirtschaftlich, vielleicht sogar auch realiter. Dann hatten wir ja hier auch noch so eine Art Schlagwetter namens Kiesewetter von der CDU, der im Grunde genommen mit Angriffen auf Russland droht. Und da möchte ich euch nur mal den Artikel 26 vorlesen, den Abschnitt 1, Absatz 1 von unserem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Da steht nämlich drin, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Aha. Das heißt, unsere Eliten hier, die sind schon Verfassungsfeinde, indem sie hier zum Beispiel einen Angriffskrieg gegen Russland nicht nur zur Sprache stellen, sondern auch befeuern. Ja, da ist ja jetzt die Rede davon, dass man Rüstung und so weiter und alles ankurbelt und noch mehr Sondervermögen für Rüstung und bla. Ja, das sind ja alles keine sehr friedensbildenden Maßnahmen, sondern die widersprechen ja alle diesem Artikel 26 Absatz 1 des deutschen Grundgesetzes für die BRD. Ja, und dann wollen wir noch ein bisschen den Blick wenden auf Banken und Märkte. Am vergangenen Donnerstag gab die PBB, jetzt was ist das, die Pfandbriefebank, bekannt, dass sie in ihrer Bilanz nicht mehr über genügend Barmittel verfüge. Das heißt, ohne Mittel, ohne neue Mittel von Investoren geht's nicht mehr. So, und wer jetzt fragt, was ist denn eigentlich diese Pfandbriefebank? Das ist die Nachfolgerin einer sehr bekannten Bank, nämlich die Hypo Real Estate. Die kennen wir aus der Zeit der Lehman-Krise aus 2008. Ups! Und schon wieder ist diese Bank am Absinken. Man hat damals nur die noch liquiden Anteile aus der Hypo Real Estate herausgelöst, quasi alles andere in einer Bad Bank versenkt und diese Good Bank, die da übrig blieb, das war die PBB. Aber deren Aktie ist jetzt auch in der letzten Zeit über die Hälfte eingebrochen. Das heißt, die machen eine Neuauflage dessen, was da 2008 schon einmal abgenudelt wurde. So, was auch wichtig zu beobachten ist, ist Amazon-Gründer Jeff Bezos verkaufte in den letzten Tagen für rund 2 Milliarden Dollar Aktien seines Unternehmens. In einem behördlichen Bericht ist davon die Rede, dass Bezos ungefähr 12 Millionen seiner Aktien zu einem Durchschnittspreis von 170 Dollar pro Aktie auf den Markt gebracht hat. So, und wer sich noch ein bisschen zurückerinnert, ja, das letzte Wahljahr in den USA, also 4 Jahre rückwärts, damals sagte Bill Gates etwas über eine Marktkorrektur und dann kam das hohe C. Und der Markt hatte eine riesige Korrektur. Gut, wer aus dieser alten Zeit gelernt hat, der weiß, aha, jetzt muss ich gucken, dass ich meine Aktienpakete loswerde. Das wäre vernünftig. Ich will hiermit keinen finanziellen Rat geben, aber das muss jeder selber wissen. Aber ich denke, das wäre nicht ganz unvernünftig, mal darüber nachzudenken. Auch BlackRock zieht sich aus dem Green New Deal zurück. Oh, was ist denn da passiert? Ja nun, wer hat's gemerkt? Da kommt plötzlich als Nachfolger von John Kerry der John Podesta auf den Stuhl des Zaren der Biden-Administration für Klima und ähnlichen Quatsch. Und dann plötzlich ziehen sich große Investmentgesellschaften zurück? Wie das? Vermutung? Die haben die Executive Order 13818 und die Executive Order 13848 gelesen und kriegen kalte Füße. Ja, weil der John Podesta der ist ja bekannt für so gewisse Dinge mit Kindern. Und da kann man schon kalte Füße kriegen, besonders wenn man dann liest, dass alle, die da mit involviert sind, geschäftlich oder sonst, enteignet werden. Ja, ja, die Angst greift um sich in diesem unserem Lande. Und das ist der Sache geschuldet, dass da bestimmt ein gewisser Herr Trumpenstein Aufmerksamkeit erregt und die Unabwendbarkeit seiner Rückkehr sich immer mehr zeigt. Da kriegen die kalte Füße. Und man hat das ja auch bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz sehen können. Man hat rumgegrinst und sich scherzend gezeigt und Bussi Bussi, Umarmung da und Umarmung dort und Hände schütteln und so weiter, und man steht ja zusammen, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, wie hat es Irene vom anderen Blickwinkel formuliert, die stehen alle so ein bisschen da, als hätten sie was in der Hose. Und zwar nicht das, was normalerweise da reingehört. Und so erklärt sich dann auch zum Beispiel, warum ein Herr Böhmermann, mit dem zweiten sieht er das eben besser, plötzlich davon redet, dass man Oppositionelle keulen sollte. Da ist die pure Angst, klar. Und man hat es ja auch schon gesehen, da finden laufend solche komischen Aufmärsche statt, wo nicht gegen eine Regierung demonstriert wird, wie das eigentlich normalerweise so üblich ist in einer Demokratie, sondern komischerweise für das System. Und das sind aber nicht so viele. Und deswegen werden die entweder alle gleich 50 Mal gezählt, oder neulich hat das einer beobachtet, der hat gesagt, da ist so ein Aufmarsch gewesen und er dachte, das kann doch gar nicht wahr sein, wie viele das sind. Und dann hat er genauer geguckt und dann hat er festgestellt, die laufen immer um denselben Block rum und kommen wieder und wieder und wieder. Ich habe das vor vielen Jahren mal gesehen bei einem Defilé anlässlich eines Ablebens irgendeines solchen Hamas-Terroristen. Da war auch das Defilé elendlang und das hat Stunden gedauert, bis ich dann beim Gucken gesehen habe, ja, Moment mal, da kommen immer wieder dieselben Pappnasen. Und die sind auch alle ums selbe Haus immer rumgelaufen und haben Defilé gespielt, einen halben Tag lang. Und so ungefähr sind diese Aufmärsche. Und man kann sehen, das ist also eine Witznummer, die werden mit Bussen angekarrt, dann dürfen sie irgendwo rumschreien, dann werden sie mit irgendwelchen KI-Kunststückchen, werden Fotos generiert, wo die alle zum 20 Mal oder 50 Mal drauf auftauchen. Und dann waren das wieder Riesenkundgebungen und damit wird irgendwas, was sinnvollerweise als Protest und Demonstration läuft, das wird übergebügelt und kommt in den Medien gar nicht zur Sprache. Das heißt, in Frankreich geht die Bambule weiter, die Bauern sind wirklich auf der Straße und machen dies, machen das. In anderen Ländern auch in der Bundesrepublik Deutschland, immer noch. Und da wird nicht drüber berichtet. Aber die Folgen werden früher oder später sichtbar. Naja, und dann hat auch noch unsere Innenministrierende jetzt etwas Neues an Gesetz vorgelegt, nämlich ein, wie nannte sie das, Demokratieförderungsgesetz. Ich frage mich, wo wird denn diese Demokratie da gefördert? Im Tagebau oder unter Tage? Also mir kam das ein bisschen unterirdisch vor. Das hat mir doch einiges an Reminiszenz zu etwas älteren Zeiten abgerungen. Das ist zum Fremdschämen. Naja, aber wir warten mal ab, was da passiert. Wer zuletzt lacht, lacht immer am besten. Und Lachen kann nicht ungesund sein. Und vor allem, es kann kein Hass sein. Ja, das ist ja das, was man nicht zum Vorwurf machen kann. Ein bisschen Humor. Das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch was Gutes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.